Dem neu ernannten Außenminister der TVA Kari Yong-ho schickten die Außenminister vieler Länder Glückwunsch-Telegramme. Unter ihnen waren die Amtskollegen von Kuba, Laos, Singapur, Katar, Iran, Indonesien, Deutschland, Rumänien, der Schweiz, Tschechien und Äthiopien, der Vizeministerpräsident des Kabinetts und Minister für Auswärtige Angelegenheit und Ein- und Auswanderung der Arabischen Republik Syrien, der Minister der Kanzlei und zweiter Außen- und Handelsminister von Brunei Darussalam sowie der Vizepremierminister und Außenminister der Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam, der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Europäische Beziehungen der Slowakischen Republik, wie auch der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit der Demokratischen Republik Kongo.